Wünschen Sie Wodka?« fragte der Kellner. »Bring mir Tee und bring mir Zeitungen, alte Zeitungen, so von den letzten 5 Tagen. Ich gebe dir ein Trinkgeld dafür.« »Jawohl, hier sind die heutigen. Wünschen Sie auch Wodka?« Alte Zeitungen und der Tee erschienen. Raskolnikow setzte sich hin und begann zu suchen. »Isla, Isla Azteken, Bartola, Massimo, pfui zum Teufel. Ah, da ist die Lokalchronik. Von der Treppe herabgestürzt, ein Kleinbürger gestorben an Alkoholvergiftung, Feuersbrunst, Feuersbrunst, noch eine Feuersbrunst und noch eine Feuersbrunst. Ah, da ist es.« Er hatte endlich gefunden, was er suchte, und begann zu lesen. Die Zeilen hüpften vor seinen Augen, trotzdem las er die ganze Nachricht zu Ende und begann voll Gier in den weiteren Nummern die Fortsetzung zu suchen. Seine Hände zitterten vor starker Ungeduld, während er in den Zeitungen blätterte. Plötzlich setzte sich jemand neben ihn an seinen Tisch. Er schaute hin. Es war Samjotow, derselbe Samjotow in demselben Aufzug, mit Ringen und Uhrkette, mit einem Scheitel in seinen schwarzen, gekräuselten und pomadisierten Haaren, in einer eleganten Weste, aber in einem etwas abgetragenen Rock und nicht mehr ganz frischer Wäsche. Er war lustig gestimmt, wenigstens lachte er sehr vergnügt und gutmütig. Sein gebräuntes Gesicht war vom Champagner ein wenig erhitzt. »Wie? Sie hier?« begann er mit Staunen und in einem Tone, als wäre er ein alter Bekannter. »Mir erzählte gestern noch Asumichin, dass Sie immer noch bewusstlos daliegen. Das ist merkwürdig. Wissen Sie, ich war bei Ihnen.« Raskolnikow hatte es sich gedacht, dass er zu ihm kommen würde. Er legte die Zeitungen beiseite und wandte sich Samjotow zu. Um seine Lippen spielte ein Spottlächeln, und in diesem Lächeln zuckte eine gleichsam neuartige, reizbare Ungeduld. »Ich weiß, dass Sie da waren«, antwortete er. »Ich habe es gehört. Sie haben meinen Strumpf gesucht. Wissen Sie, Rasumichin ist ganz entzückt von Ihnen. Er erzählte, dass Sie mit ihm bei Luisa Iwanowna waren, für die Sie sich damals so eingesetzt haben. Sie zwinkerten dem Leutnant Pulver zu, der immer nicht begriff. Erinnern Sie sich noch?«